بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir kommen nun zur vierten Säule, und zwar der Glaube an die Gesandten. Al-Imanu bil-Rusul. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Glauben erwähnt in der Ayah: Aman al-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, la nufarriqu bayna ahadim min rusulih. Der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, und ebenso die Gläubigen. Alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. Und Allah Azza wa Jalla sagte: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Denjenigen aber, die an Allah und seine Gesandten glauben und keinen Unterschied zwischen jemandem von ihnen machen, denen wird er ihren Lohn geben. Allah ist allvergebend und barmherzig. Und zu den Früchten und Auswirkungen dieses Glaubens gehört natürlich erst einmal, den geraden Weg zu erkennen. Denn ohne den geraden Weg, ohne die Gesandten, hätten wir nicht den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala gekannt und gelernt. Ebenso führt dieser Glaube dazu, dass man dankbar ist gegenüber Allah Azza wa Jal und gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und dass man die Gesandten liebt, denn sie haben alles getan, was sie konnten, um diese Botschaft zu übermitteln. Kommen wir nun zum Unterschied zwischen einem Gesandten und einem Propheten. Also auf Arabisch der Unterschied zwischen Rasul und Nabi. Und hier gibt es verschiedene Ansichten der Gelehrten, welche Unterschiede zwischen einem Gesandten und einem Propheten vorhanden sind. Einig sind sie sich alle, dass alle Gesandten und Propheten erst einmal Menschen waren. Es sind Menschen. Zweitens, dass sie alles Männer waren. So gab es keine Frau, die entsandt wurde oder die das Prophetentum bekam. Und drittens, dass sie alle die Offenbarung erhalten haben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen allen offenbart, dass sie eben zum Islam aufrufen sollen. Und hier fangen jetzt die unterschiedlichen Ansichten der Gelehrten an. Einige sagen, der Gesandte wurde aufgefordert, diese Offenbarung weiterzugeben, zu übermitteln. Der Prophet hingegen nicht. Das heißt, was ist nun der Unterschied? Der Unterschied ist, dass der Gesandte auferlegt bekam, du sollst diese Botschaft verbreiten, und der Prophet nicht. Hier sagen einige Gelehrte, das kann man nicht nachvollziehen, diese Unterscheidung, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer etwas Schlechtes sieht, der soll es ändern. Mit seiner Hand, wenn er nicht kann, dann mit seiner Zunge, wenn er nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und das ist das Geringste am Glauben. Das heißt, wenn das jeder Mensch machen muss, zum Guten aufrufen, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, dann erst recht natürlich die Propheten. Dann gibt es andere, die sagen, es gibt eine andere Unterscheidung. Und zwar, dass die Gesandten neue Gebote brachten. Also, dass zwischen einem Gesandten und dem anderen Gesandten die Gebote geändert werden und der Prophet keine neuen Gebote bekommt, sondern die Gebote des letzten Gesandten einhält und die Menschen aufruft, diese Gebote einzuhalten. Das heißt, der Gesandte kommt mit einer neuen Scharia, also mit neuen Geboten, der Prophet aber nicht. Das ist, wie die Gelehrten sagen, aber nicht immer der Fall. Das ist nicht immer der Fall, denn es kann sein, dass auch ein Prophet einige neue Gebote mitbringt, die er von Allah Azza wa Jal offenbart bekommt. Dann haben wir die andere Unterscheidung, und das ist wohl die richtige, und zwar, dass ein Gesandter entsendet wurde zu Ungläubigen. Das heißt, die primäre Aufgabe eines Rasul, eines Gesandten, ist, Ungläubige zum Glauben aufzurufen. Ein Prophet hingegen wird zu Gläubigen entsandt und geschickt, um diese Gläubigen zu erinnern an den Glauben, um sie wieder zu animieren, dass sie die Gebote Allahs Azza wa Jal einhalten. Und das ist wohl der Unterschied. Hier heißt es nun, Nabi kommt vom Naba. Naba ist die Nachricht beziehungsweise die Kunde. Allah Azza wa Jal sagt, Amma yatasa'alun anin Naba, an Naba al-Azim. Wonach fragen sie sich? Nach der gewaltigen Kunde. Und deswegen heißt An-Nabi eben Nabi. Und Ar-Rasul kommt von Risala oder von Irsal, und das ist die Sendung oder die Zusendung. Den Unterschied haben wir erkannt oder habe ich gerade besprochen. Und deswegen ist jeder Rasul ein Nabi und nicht andersherum. Jeder Rasul ist ein Nabi, aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul. Warum? Denn jeder Rasul wurde auch zu Gläubigen entsandt. Aber nicht jeder, der zu Gläubigen entsandt wurde, also Nabi, wurde auch zu Ungläubigen entsandt. Wie müssen wir nun an diese Gesandten und Propheten glauben? Der Iman an die Gesandten besteht aus vier Aspekten. Erst einmal der Glaube an ihre Existenz, dass sie tatsächlich existiert haben, dass es keine Fabelwesen sind, sondern dass das tatsächlich Menschen waren, die gelebt haben. Wer die Existenz dieser Propheten und dieser Gesandten nicht bestätigt, ist kein Gläubiger. Zweitens, wir müssen an diejenigen glauben, die erwähnt wurden im Koran und in der Sunna, und wir müssen glauben an alle anderen, die nicht erwähnt wurden. Und die genaue Anzahl haben wir nicht. Es heißt zwar in einigen Ahadith, die nicht authentisch sind, dass es 300 Gesandten sein sollen, so wie die Anzahl der Gefährten bei der Schlacht zu Badr, Ghazwat Badr, und dass die Propheten um die 125.000 waren oder so um den Dreh rum, aber diese Ahadith sind nicht astrein. Deswegen können wir keine bestimmte Anzahl der Propheten und der Gesandten festlegen. Wir wissen aber, denn Allah Azza wa Jal sagte, wir haben zu jedem Volk einen Gesandten entsandt. Das heißt, jede Gruppe von Menschen in der Geschichte der Menschheit hat einen Gesandten bekommen. Und interessant ist, und da haben einige Wissenschaftler das erforscht, und zwar inwiefern in der indischen Philosophie, asiatischen allgemein, die natürlich viel älter ist als die griechische Philosophie, inwiefern dort Anzeichen von Glauben ist. Und man findet dann, dass tatsächlich in einigen Schriften Aufrufe zur Bestätigung, dass Allah einzig ist, dass solche Aufrufe vorhanden sind. Und das können wir natürlich erklären damit, dass zu jedem Volk ein Prophet und ein Gesandter entsandt wurde. Nur, dass diese Propheten nicht für die ganze Welt entsandt wurden, im Gegensatz zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Also, wir glauben an die, die genannt wurden. Die genannt wurden sind 25 im Koran, beziehungsweise plus 1, und zwar Al-Khadir. Hier gibt es unterschiedliche Ansichten, ob Al-Khadir ein Prophet war. Al-Khadir ist derjenige, dessen Geschichte natürlich mit Musa war, in Surat Al-Kahf ist diese Geschichte vorhanden, als er ihn begleitet hat. Und dann kamen sie auf ein Schiff und er hat das etwas kaputt gemacht und dann ein Kind umgebracht. Und er hat eine Mauer restauriert oder wiedergebaut. Und diese Geschichte, das ist Al-Khadr. Und einige Gelehrte sagen, es ist kein Prophet, aber er sagte ja selbst, und ich habe es nicht selbst gemacht, sondern Allah Azza wa Jalla hat mir es auferlegt. Also deutet das darauf hin, dass er eine Offenbarung bekommen hat. Drittens, wir müssen an ihre Botschaft glauben. Das heißt, das, was sie uns gesagt haben, und zwar eben, wir sollen Allah Azza wa Jalla, an Allah Azza wa Jalla glauben und wir dürfen ihm keinen anderen beigesellen und so weiter, dass wir daran glauben, an ihre Aussagen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in den früh vorangegangenen Völkern passierte dies und jenes, dann dürfen wir dies nicht leugnen. Und viertens, wir müssen das umsetzen, was sie uns auferlegt haben. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns etwas sagt, müssen wir es tun. Denn es gibt einige, die sagen, nein, ich nehme nur das, was im Koran ist. Und ich nehme nicht die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und das sagt nur jemand, der überhaupt keine Ahnung über den Koran selbst hat. Denn Allah azza wa jalla sagt im Koran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَغُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Und was euch der Prophet gebracht hat, das sollt ihr nehmen. Und was er euch verboten hat, das sollt ihr meiden. Und Allah Azza wa Jalla sagte, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, also wem? Dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, so liebt euch Allah. Und so weiter und so fort. Viele Ayat im Koran, die darauf hinweisen, dass wir den Aussagen, Taten und Bestätigungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen müssen. Denn im Koran steht zum Beispiel nicht, wie viele Rak'a Salatul Dhuhr hat und Salatul Asr hat und wie viel Mal wir die Kaaba umrunden sollen. Diese Details stehen nicht im Koran, sondern in der Sunnah. Und mit der Sunnah sind hier die Aussagen, Taten und Bestätigungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint. Das sind also die Bestandteile des Glaubens an die Propheten. Der Glaube an ihre Existenz, an die Genannten und alle anderen, die nicht genannt wurden, an ihre Aussagen, dass sie stimmen und ihnen eben zu folgen. Allah Azza wa Jal sagte, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet die falschen Götter. Darüber hinaus bedeutet es festen Glauben daran, dass sie alle die Wahrheit sprachen, rechtschaffen und rechtgeleitet waren, fromme, gottesfürchtige und vertrauenswürdige, edle und rechtgeleitete Führer. Allah Azza wa Jalla sagt, هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Das ist, was der Al-Abame versprochen hat und die Gesandten haben die Wahrheit gesagt. Dies darum, weil ihr Aufruf im Kern ein und derselbe ist. Das heißt, die Propheten haben alle zur selben Botschaft aufgerufen. Und zwar einzig und allein Allah zu dienen. Die Gebote können sich unterscheiden. Die Gebote, was erlaubt und verboten ist, das kann sich unterscheiden. Aber die Glaubenslehre, und zwar die Grundessenz der Glaubenslehre, dass Allah einzig ist und dass man ihm dienen soll und dass man keinen beigesellen soll, also neben Allah subhanahu wa ta'ala, das ist gleich bei allen Gesandten und Propheten. Allah sagte, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten, es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Ebenso sind wir davon überzeugt, dass sie alles, womit sie entsandt wurden, als klare Mitteilung überbrachten und dass somit der Beweis gegen die Menschen erbracht wurde. Allah Azza wa Jalla sagt, لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. Damit er weiß, ob sie wohl die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben. Das bedeutet, die Gesandten und Propheten haben nichts verheimlicht. Sie haben nichts, was sie erklären sollten, nicht erklärt, sondern sie haben die Botschaft so, wie sie sie bekommen haben, haben sie die Botschaft auch weitergeleitet. Welche Auswirkung hat dieser Aspekt, wenn wir das wissen? Welche Auswirkung hat das? Es hat die Auswirkung, dass jemand, der nun kommt und sagt, wir machen etwas, wir führen einen neuen Gottesdienst ein, eine neue Ibadah ein, dass dieser implizit damit sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaft nicht vollkommen und vollständig übermittelt hat. Denn dieser nun hat eine Info, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht weitergeleitet hat. Und deswegen sagt al-Imam Malik, diejenigen, die etwas erneuern, etwas Neues in die Religion einführen, sagen implizit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht vertrauensvoll umgegangen ist mit der Botschaft. Warum? Weil es nun zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du weißt was, was der Gesandte nicht gewusst hat, sallallahu alaihi wasallam, und du hast uns jetzt daran erinnert, passt auf, das müsst ihr noch tun. Oder die andere Möglichkeit, und das würde ja was bedeuten? Es würde ja bedeuten, dass Allah Azza wa Jal lügt. Warum? Erhaben ist er. Denn Allah Azza wa Jal sagte, heute habe ich eure Religion vervollständigt. Ja, aber anscheinend ist sie ja nicht vollständig, da du nun eine neue Ibadah uns verkaufen möchtest. Oder die zweite Möglichkeit wäre, nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste sie und Allah azza wa jalla hat sie ihm beigebracht, nur er hat sie nicht weitergeleitet. Und das beide Aussagen sind Aussagen, die ein Muslim nicht machen kann. Und wer diese Aussagen macht, wäre auch kein Muslim, weil auf der einen Seite beleidigt er Allah azza wa jalla dadurch, dass er lügen würde, erhaben ist er darüber. Auf der anderen Seite beleidigt er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht vertrauenswürdig war. Und deswegen ist die Erneuerung, die Bid'ah, so fatal. Das lernen wir und leiten wir ab durch diesen Punkt, dass sie eben nicht lügen und dass sie die Botschaft vollständig übermittelt haben. Allah Azza wa Jalla sagt, قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ihre Gesandten sagten zu ihnen, wir sind zwar nur menschliche Wesen wie ihr, aber Allah erweist Wohltaten, wem von seinen Dienern er will. Es steht uns nicht zu, eine Ermächtigung zu bringen, außer mit der Erlaubnis Allahs. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtete, dass er seine Gesandten unterstützt und zum Sieg verhilft. Allah azza wa jalla sagte, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. Wahrlich, wir helfen unseren Gesandten und denjenigen, die glauben im diesseitigen Leben und am Tag, da die Zeugen auftreten. Und eine weitere Folge ist, dass es unter ihnen Rangstufen gibt, also unter den Gesandten. Allah Azza wa Jalla sagte, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهِ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Dies sind die Gesandten. Einige von ihnen haben wir von anderen bevorzugt. Unter ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat, und einige, die er um Rangstufen erhöht hat. Und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Der Glaube an all dies und an alles, was sich in Koran und Sunna findet, ist Pflicht. Soweit die allgemeine Darstellung. Und danach kommt nun etwas Detaillierteres. Und zwar sagt der Verfasser Hafizahullah, was jedoch den Glauben an die Gesandten im Detail betrifft, so ist der Glaube an jene, die Allah in seinem Buch und der Prophet Allahs Segen und Friede auf ihm in seiner Sunna erwähnt. So glauben wir genau an das, was in Koran und Sunna hinsichtlich ihrer Namen und ihrer Geschichten berichtet wird. Im Koran werden 25 Propheten erwähnt und der Glaube an sie hinsichtlich jeder Einzelheit, die über sie berichtet wird, ist Pflicht. Ebenso die Überzeugung der Wahrhaftigkeit all dessen, was in Koran und Sunna über ihre Eigenschaften und Erlebnisse gesagt wird. So zum Beispiel, dass Ibrahim a.s. zum innigen Freund genommen wurde. Allah azza wa jalla sagte, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خليلا. Und Allah nahm sich Abraham zum innigen Freund, ebenso dass sich Allah den Gesandten alayhi salatu wassalam zum innigen Freund nahm, also den Propheten sallallahu alayhi wasallam, gemäß seiner Worte alayhi salatu wassalam, inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Wahrlich, Allah der Erhabene hat mich zum innigen Freund genommen, wie er auch Abraham zum innigen Freund nahm. Ebenso, dass Allah zu Moses unmittelbar sprach, dass die Berge mit David Allah Lobpreis zuteil werden ließen, dass das Eisen für ihn formbar gemacht wurde und die Winde Salomon dienstbar waren. Dieses und ähnliches, das im Koran und der Sunna erwähnt wird, ist Teil des Glaubens an die Gesandten. Also alle Gaben, die diese Gesandten eben bekommen haben. Was ist unsere Pflicht gegenüber diesen Gesandten? Erst einmal natürlich der feste Glaube an sie und dass wir nicht an ihrer Existenz zweifeln und dass wir keinen Unterschied machen zwischen den Gesandten. Was meint man damit keinen Unterschied? Es gibt eine Rangstufe, diesen Unterschied kann man machen, aber du darfst nicht sagen, dieser ist Prophet, der andere ist nicht. Das heißt, wenn jemand sagt, ich glaube an Moses, aber an Jesus nicht. Oder ich glaube an Jesus, aber an Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Und deswegen, der vollkommene Glaube ist nur bei den Muslimen. Denn im Judentum glaubt man nicht an Jesus. Denn für die Juden kam der Messias noch nicht. Der wird wann kommen? Wenn der Dajjal kommt. Dann glauben die, das ist der Messias. Und eine andere Gruppe erwartet den Dajjal, aber nicht, weil sie denken, es wäre der Dajjal, sondern weil sie denken, es wäre der Mahdi. Und das sind die Schiiten. Und somit treffen sich Judentum und Schiitentum und sie werden zusammenkommen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn eben Ad-Dajjal kommt, dann folgen sie denen. Möge Allah uns davor bewahren. Und die Christen glauben nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber die Muslime glauben an Isa und an Musa und Harun und an Ibrahim und an Jakob und an alle Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala genannt hat und alle, die Allah nicht genannt hat. Und über die Allah azza wa jal nichts dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat. Zweitens, wir müssen die Propheten lieben. Warum? Weil erstens, sie sind Gläubige und ein Muslim muss einen Gläubigen lieben. Zweitens, weil sie gute Menschen waren, die zum Islam, die zum Iman aufgerufen haben, zum Tawhid. Und deswegen müssen wir sie lieben. Und drittens, weil sie der Prüfungen ausgesetzt waren und weil sie gelitten haben auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, umso mehr müssen wir diese Propheten lieben, wie wir den Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich auch lieben, wenn wir uns vor Augen halten, was er alles, wie er gelitten hat, nur damit die Botschaft uns erreicht, sallallahu alaihi wasallam. Drittens, die Überzeugung, dass sie Vorrang gegenüber allen anderen Menschen genießen. Das bedeutet, dass wir glauben, dass die Propheten und Gesandten besser sind als die restlichen Menschen. Und natürlich im Umkehrschluss dürfen wir keine Menschen als Propheten ansehen. Wir dürfen keine Menschen als Propheten ansehen, die nicht Propheten waren. Denn der letzte aller Propheten war Muhammad sallallahu alaihi wasallam und danach gab es keine Propheten. Jetzt gibt es aber verschiedene Formen des Glaubens an neue Propheten, auch wenn die Vertreter dieser Ansicht immer wieder beteuern, wir sagen nicht, es sind Propheten. Zum einen die Ahmadiyya. Die Ahmadiyya sagen, dieser Ahmad Mirza, ja, Qadian, und deswegen heißen die Qadianiyya, ist ein Mahdi, ja, ist der Mahdi überhaupt, den die Menschen erwarten. Aber das Problem ist jetzt nun was, Al-Mahdi, so wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihn beschrieben hat, wird nichts ändern am Islam. Er kommt nicht mit einem neuen Islam, sondern er wird den Islam umsetzen. So, wenn, aber bei der, wenn man jetzt sich anschaut, was diese Qadianiyya sagen, also die Ahmadiyya, dann sehen wir, dass das ein Prophet ist, kein Mahdi. Warum? Weil er ändert die Religion. Was erlaubt ist, wird verboten. Was verboten ist, wird erlaubt. Und deswegen können die noch tausendmal sagen, nein, es ist kein Prophet. Wir sagen, nenn ihn, wie du möchtest. Mahdi, Prophet, Mensch, nenn ihn, wie du möchtest. Was macht er denn? Ändert er, kann er die Religion ändern? Kann er etwas Neues hinzufügen oder etwas Vorhandenes wegnehmen? Ja, Prophet. Also ist es wohl das per Definition ein Prophet. Denn wenn er der Mahdi wäre, dann hätte er nichts geändert. Und das verstehen die selbst anscheinend nicht, diesen Unterschied. Und es gibt eine zweite Sorte, und zwar bei den Schiiten. Denn die Schiiten sagen, dass Ali radiallahu anh fehlerlos ist. Ma'sum. Und natürlich die anderen darauf folgenden Imame. Die Imame, wie zum Beispiel bei den Zwölfer Imam, also die Schiiten, die 12 Imame haben. Da ist jetzt die Frage, sie nennen ihn nicht Prophet, sie nennen Imam. Die Ahmadiyya nennen ihn Mahdi. Das heißt, du kannst ihn nennen, wie du möchtest. Aber die Frage ist jetzt, hat er Eigenschaften des Propheten? Die Schiiten sagen, ja. Er macht keine Fehler. Also ist ein Prophet. Nein, ist kein Prophet. Doch, wenn du sagst, er macht keine Fehler, ist es ein Prophet. Das per Definition. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist, der eine Offenbarung bekommt. Ein Prophet ist jemand, der fehlerlos ist. Das heißt, er macht keine Fehler, keine Sünden. Wenn du nun einen Menschen damit beschreibst, dann sagst du, dass es ein Prophet ist. Ob du ihn jetzt Prophet nennst oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Und diese zwei Formen sind natürlich verboten. Und deswegen ist jemand, der sagt, Ali radiallahu an, ist fehlerlos, kein Muslim mehr. Kein Muslim mehr. Warum? Weil er Ali radiallahu an als Propheten darstellt. Und genauso, wenn jemand sagt, eine Person XY ist jemand, der Neues einführt im Islam. Er kann das machen, er kann es ändern. Dann kannst du ihn nennen, wie du möchtest. Es ist für dich ein Prophet. Und beide Formen, möge Allah uns davor bewahren, führen zum Austritt aus dem Islam. Viertens, der Glaube daran, dass Allah einige unter ihnen bevorzugte. Das haben wir erwähnt. Fünftens, den Segen und Frieden Allahs für sie zu erbitten. Das heißt, wenn wir sagen An-Nabi, sagen wir Sallallahu Alaihi Wasallam. Wenn wir sagen Isa, sagen wir Sallallahu Alaihi Wasallam oder Alayhi Salam. Beides ist möglich. Und deswegen sagen ja die Schiiten bei Ali alayhi salam und so weiter, das ist jetzt nicht der springende Punkt, ja, also man kann ja über jeden sagen alayhi salam, aber sie sagen oder sie erwähnen das natürlich zusätzlich zu dem eigentlichen Problem, eben dass sie sagen radiallahu anh, dass er fehlerfrei ist. Dann gibt es eine Sorte von Propheten, die Allah Azza wa Jal hervorgehoben hat, und das sind die sogenannten Ulul Azm, also die Festentschlossenen. Und die Gelehrten sagen, diese festentschlossenen Gesandten sind diejenigen, die sehr, sehr viel geprüft werden. Ansonsten wurden ja alle Propheten geprüft, und jeder Gläubige wird geprüft. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mensch wird geprüft je nach seinem Glauben. Das heißt, je mehr dein Glaube steigt, desto mehr wird geprüft. Und warum? Was ist Sinn und Zweck der Sache? Wie das Beispiel in der Schule. Stell dir mal vor, du bist in einer Schule, du brauchst nur mal einmal hinzusetzen, du bekommst dein Abi mit 1,0, du brauchst nicht zu lernen, die Prüfungen sind sowas von leicht, du kannst machen, was du willst. Wie wertvoll wird dieser Abschluss sein? Wie Zeitungspapier, oder nicht? Aber wenn diese Schule oder die Uni oder diese Ausbildung schwierige Prüfungen hat, ja, und wirklich nur diejenigen, die Prüfung bestehen, die tatsächlich auch tagtäglich lernen, dann wird der Abschluss natürlich auch einen Wert haben. Und deswegen prüft dich Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du zu den Dienern Allahs gehören möchtest, wenn du diesen Abschluss bekommen möchtest, du bist ein Gottesfürchtiger, ja, dann bitteschön, dann wirst du geprüft. Aber wenn du nicht diesen Abschluss haben möchtest, Gottesfürcht, was soll ich damit, dann wirst du auch nicht geprüft. Ja, und dann denken einige, mir geht's ja gut, ich werde ja gar nicht geprüft. Und das ist natürlich eine falsche Einschätzung. Allah Azza wa Jal sagte, فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, sei nun standhaft wie diejenigen der Gesandten, die Entschlossenheit besaßen. Und diese Propheten wurden in zwei Ayat erwähnt. Allah Azza wa Jal sagt, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِثَاقَهُمْ وَمِنْكَ, und gedenke, als wir von den Propheten ihr Versprechen abnahmen und auch von dir. Also das ist Nummer 1, Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَمِنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيمِ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا. Und auch von dir, Nummer 1, Nabi alaihi salatu wasalam, und von Noah, Abraham, Moses und Jesus, dem Sohn Marias, wir nahmen ihnen ein festes Versprechen ab. Die zweite Ayah ist die Aussage Allah, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Noah anbefahl und was wir dir. Das sind jetzt wie viele? Zwei. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Und was wir Abraham, Moses und Jesus anbefahlen, haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Das sind also die fünf Propheten. Es sind Nuh, Ibrahim, Musa, Isa und unser Prophet Muhammad, alayhim as-salatu was-salam. Und über diese Propheten sagte Allah Azza wa Jal, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wal-nabiyyin min ba'dih, wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa al-Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud Zabura. Gewiss, wir haben die Offenbarung eingegeben, wie wir Noah und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Und wir haben Abraham, Ismail, Isaac, Jakob, den Stämmen Jesus, Hiob, Jonas, Aaron und Salomon Offenbarung eingegeben. Und David haben wir ein Buch der Weisheit gegeben. Und in der anderen Ayah erwähnte Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ. Und wir sandten bereits Noah und Abraham und richteten in ihrer Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein. Und Allah Azza wa Jalla erwähnte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam der Siegel aller Propheten ist. Nach ihm gibt es keinen Prophet. Allah Azza wa Jalla sagte, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Muhammad ist nicht der Vater irgendjemandes von euren Männern, sondern Allahs Gesandter und das Siegel der Propheten. Und hier sagt Allah Azza wa Jal, barakallahu fik, das Siegel der Propheten und nicht das Siegel der Gesandten, denn wenn er das Prophetentum besiegelte, so besiegelte er umso mehr auch die Botschaft. Denn was haben wir gesagt? Jeder Prophet, jeder Gesandte ist ein Prophet. Und wenn er sagt, Siegel des Propheten, der Gesandten eben, weil jeder Gesandte auch ein Prophet ist. Dann hätte er gesagt, Siegel der Gesandten, da könnte jemand kommen und sagen, ich bin kein Gesandt, ich bin nur ein Prophet. Ja. Und wenn es nun heißt, dass Jesus am Ende der Zeiten herabkommen wird, dann das ist ja unser Glaube, dass Isa alaihi salam noch einmal kommen wird und Al-Masih Ad-Dajjal töten wird. Die Antwort darauf ist, dass er nicht mit einer neuen Gesetzgebung kommen wird, sondern er wird die Gebote des Islams einhalten und umsetzen. Das heißt, er kommt jetzt nicht mit einer neuen Botschaft. Und das ist ja der Siegel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedeutet, keiner kommt mit einer neuen Botschaft. Weder Isa alaihi salam noch der Mahdi kommt mit einer neuen Botschaft. Und deswegen jeder Glaube, dass ein anderer nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Religion irgendwie ändern kann, in ihren Grundlagen, dieser Glaube ist ein Glaube an einen neuen Prophet. Nenn ihn Meister, nenn ihn Allahu A'lam wie. Es geht nicht darum, wie du ihn nennst, sondern es geht darum, welche Eigenschaften du ihm zuschreibst. Und wenn du ihm diese Eigenschaft zuschreibst, dass er etwas von der Religion ändern kannst, dann hast du damit gesagt, dass es nach dem Propheten, alayhi salatu wassalam, einen weiteren Propheten gibt. Deswegen darf niemand kommen und sagen, ja, Sekunde mal. Wenn ihr das sagt, warum erlaubt ihr dann, dass Isa a.s. noch einmal kommt? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist doch der letzte aller Propheten. Die Antwort lautet, Isa a.s. wird nicht mit einer neuen Gesetzgebung kommen. Was sind jetzt eigentlich die Weisheiten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der letzte aller Gesandten ist? Warum gibt es nach ihm keine anderen Gesandten? Weil er die Eigenschaft besitzt, für die ganze Welt entsandt worden zu sein. Im Gegensatz zu den früheren Völkern. Es muss also jedes Mal einen anderen Propheten geben, denn, sagen wir mal, in Asien gab es einen Prophet, was sollen dann diejenigen, die in Europa sind, machen? In Europa gab es einen Prophet, was sollen diejenigen, die in Australien sind, machen? Das heißt, zu jedem Volk hat Allah Azza wa Jal Gesandte und Propheten entsandt. Als nun der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, machte es keinen Sinn mehr, weitere Propheten zu entsenden. Warum? Weil er der Prophet für die ganze Welt ist. Warum? Weil Allah weiß, dass seine Botschaft sich auf der ganzen Welt verbreiten wird. Gibt es heute auf dieser Welt irgendjemand, der noch nie was von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat? Diese Botschaft hat sich verbreitet auf der ganzen Welt und das wusste Allah subhanahu wa ta'ala und deswegen war der Gesandte alayhi salatu wassalam der letzte aller Gesandten. Na. Kommen wir nun zu den Besonderheiten unseres Propheten sallallahu alayhi wasallam. Erstens, seine Botschaft richtete sich, wie schon gesagt, an alle Menschen und Jinn. Allah azza wa jalla sagt, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Das heißt, es gibt einige, die denken, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist tatsächlich ein Prophet, aber für die Araber. Dieser Glaube bringt nichts. Sondern du musst daran glauben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet für die ganze Welt ist. Nicht nur für eine Gruppe. Im Gegensatz zu Isa alaihi salam und Musa, das waren Propheten nur für Bani Israel. Die Söhne Israels und nicht für die ganze Welt. Zweitens, dass er der letzte aller Propheten ist, wie wir gerade eben gesehen haben. Drittens, dass er Wunder bekommen hat. Jeder Prophet hat Wunder bekommen. So zum Beispiel Musa alaihi salam, dass er das Meer aufgeteilt hat und viele andere Ayat, das waren ja 9 Ayat, die er bekommen hat zu Pharaon, das mit der Schlange, also mit dem Stock, dass sie sich umgewandelt hat. Dieser Stock in eine Schlange, dass er seine Hand reingesteckt hat und wieder rausgenommen hat und sie wurde bleich und so weiter und so fort. Genauso Isa alayhi salam, dass er aus Ton Vögel erschaffen konnte im Sinne von, dass Allah azza wa jal ihm dieses erlaubt hat und so weiter und so fort. Ibrahim alayhi salatu wassalam, dass er ins Feuer geworfen wurde und das Feuer war weder zu heiß noch zu kalt, sondern angenehm für Ibrahim alayhi salatu wassalam und. Suleiman alayhi salam, dass er über die Djinn die Macht hatte und über die Tiere, dass er mit denen reden konnte. Und so auch unser Prophet sallallahu alayhi wasallam. Jeder Prophet hatte Wunder. Und das größte Wunder unseres Propheten sallallahu alayhi wasallam ist der Koran. Denn die Araber haben so etwas noch nie vorher gehört. Sie kannten sich aus in ihrer Sprache. Das war das Einzige, was sie konnten. Und zwar ihre Sprache sprechen. Aber da waren sie aber wirklich spitze. Und sie kannten sich aus in Gedichten. Aber diese Form, das war ja kein normaler Text. Und es war kein Gedicht. Es war zwischendrin etwas. Das haben sie noch nie zuvor gehört. Und das war dieses Wunder. Und wie wir letztes Mal schon gesehen haben bei dem Glauben an die Bücher, dass Allah Azza wa Jal ihnen gesagt hat, dann holt mal eine Sure, dann macht das mal nach. Und bis zum heutigen Tage gibt es keinen und es wird auch keinen geben, der den Koran nachahmen kann. Es gab schon einige Versuche. Wenn man sich das anhört, fällt man um vor Lachen, weil es eben überhaupt keine Schönheit besitzt. Im Gegensatz zum Koran. Den Koran kannst du 1000 Mal lesen und du willst ihn immer noch lesen. Im Gegensatz zu den anderen Büchern. Weil ich so einmal von mir aus, 2, 3 Mal von mir, und dann hat sich die Sache auch erledigt. Da gibt es nichts Neues beim Wiederholen. Aber beim Koran, subhanallah, gibt es wieder und immer wieder neue Erkenntnisse und neue Einblicke, die Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen erlaubt, die sich damit befassen. Ebenso, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte natürlich noch weitere Ayat, noch weitere Mu'jizat, zum Beispiel, dass der Mond sich geteilt hat, dass er das Essen, das wenige Essen, dass es sich vermehrt hat, so dass es um die 70 Menschen ausgereicht hat und so weiter und so fort. Es gab viele Zeichen, die bei der und bei dem Studieren der Prophetengeschichte seiner Biografie alayhi salatu wassalam gelernt werden. Dann, dass seine Gemeinschaft die beste ist, die für die Menschen errichtet wurde. Ja, das sind einige Besonderheiten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, auf der Himmelsreise hat er gesehen einige Personen, dann hat er gedacht, es wäre seine Umma, dann hat man ihm gesagt, nein, das ist die Umma von Musa alaihi salam. Und als dann er eine riesen Menge von Menschen gesehen hat, sagte man ihm, das ist deine Umma. Das heißt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die meisten Paradiesbewohner sind von der Umma, von der Gemeinde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er bekommt die Fürsprache, Yawm al-Qiyamah, die besondere Fürsprache, und er bekommt den höchsten Rang, Al-Wasila, im Paradies, und er wird das Banner des Lobes tragen, Liwa'u al-Hamdi, Yawm al-Qiyamah. Es gibt natürlich noch viele weitere, aber das ist ja eine kurze Einführung und keine detaillierte Erläuterung. Was sind nun die Rechte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Erstens einmal an ihn zu glauben. Ja. Und an ihn glauben bedeutet ihm folgen, das ist ein weiteres Recht. Und ihm folgen bedeutet zu lernen, was er getan hat, das ist ein weiteres Recht. Aber wenn jemand das nicht lernt, wenn man keinen Drang empfindet zu lernen, habe ich was gelernt, okay, wenn es nicht, da geht die Welt nicht unter. Das ist ein Zeichen, dass du ihn nicht so sehr liebst. As-Salafus Salih haben gesagt, wenn wir den Propheten vermisst haben, nicht die Sahaba, die Tabi'in danach und die Ulama, sagen, wenn wir den Propheten vermisst haben, haben wir uns seine Aussagen angeschaut. Ja, macht das Sahih Bukhari auf, Sahih Muslim oder irgendein anderes Buch. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat getan und er hat gesagt und er hat dies und jenes. Aber heutzutage sehen wir viele, die behaupten, sie lieben den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und vielleicht äußerlich sieht es so aus, Allahu Akbar, das ist jemand, der liebt den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber das Leben an sich, schauen wir uns sein Leben an, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn besuchen würde und mit ihm mal eine Woche verbringen würde, würde er sagen, zu welcher Religion gehörst du eigentlich? Denn sein Charakter, sein Benehmen, sein Handeln hat mit dem Islam nichts zu tun. Lügt, lästert, beleidigt, denkt schlecht über die Menschen und so weiter und so fort. Und das ist nicht die Lebensweise des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dieses mangelnde Streben nach Wissen, und das ist mit Abstand die schlimmste Krankheit heutzutage bei den Muslimen, mangelnde Interesse am Lernen. Und das sehen wir wo? Das sehen wir in den Moscheen. Denn das haben wir schon 5 Billionen Mal gesagt, ja, ihr merkt, ich übertreibe, dass das Lernen in den Moscheen stattfinden muss. Nicht auf der Straße und erst recht nicht vor dem Bildschirm. Ja. So wurden die Gefährten nicht ausgebildet, nicht erzogen und so wurden die Gelehrten nicht erzogen, sondern in den Moscheen. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, such dir irgendein Land aus, es geht nicht nur um Deutschland. Such dir irgendeine Stadt aus, dann findest du die allerwenigsten, die es aushalten, regelmäßig zu unterrichten zu kommen. Das sind welche, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben. Aber jemand, der nicht lernt, und zwar nicht vor dem YouTube, das ist ja, es gibt ja zwei Formen der Unwissenheit. Die einfache Unwissenheit und die doppelte Unwissenheit. Was ist schlimmer? Durch die doppelte Unwissenheit. Al-Jahl Murakkab. Die einfache Unwissenheit, du weißt etwas nicht. Ich weiß nicht, wie ich bete. Punkt, aus, Ende, Schluss. Das kann man ja noch behandeln. Aber die doppelte Unwissenheit, du weißt nicht, dass du es nicht weißt. Das heißt, du betest falsch und denkst, du betest richtig. Wie willst du das reparieren? Ach, ich bring dir das Gebet. Was? Ich kann das. Habe ich schon gelernt. Das ist aber falsch. Wer sagt das, dass es falsch ist? Und das ist das Problem. Viele von uns denken, haben diese doppelte Unwissenheit und denken, wenn ich ein Buch lese, ich lese ein Buch, bleib daheim, lese ein Buch. Oder ich gehe und schaue mir Videos an im YouTube und so weiter. Das ist Lernen. Das Problem ist ja, wenn er einfach nur diese Unwissenheit hätte, dann könnte man ja damit leben, dann kommt irgendjemand und sagt ihm immer zu, so lernt man nicht, sondern man lernt, du brauchst einen Lehrer, der sieht dich, du siehst ihn und so weiter und so fort. Das Problem ist, wenn dieser Mensch eine doppelte Unwissenheit hat und er denkt, ey, das ist tatsächlich Lernen. Das ist tatsächlich Streben nach Wissen. Und das nennt man nicht Lernen, das nennt man, was nennt man das? Das nennt man Zeitvertreib. Das heißt, Alhamdulillah, man hat mal eine Stunde nichts zu tun, dann nimmst du ein Buch und liest mal. Aber das soll nicht lernen. Lernen bedeutet, du hast einen Lehrer, der dir das beibringt. Jemand, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt, wird natürlich Sehnsucht haben nach Sitzungen. Er stellt sich vor, subhanallah, die Sahaba saßen und sie haben das gehört und so weiter. Und er hört, قال الله تعالى, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aber das ist die Krankheit, die leider, also 99% aller Muslime haben diese Krankheit. Welche Krankheit? Sie gehen zu den Unterrichten, wenn ihre Nefs sagt, okay, dann gehst du halt mal heute, wenn es sein muss. Das heißt, sie folgen ihrer eigenen Neigung. Gibt es jemand, jeder soll sich fragen, hast du mal ein Jahr lang einen wöchentlichen Unterricht nonstop besucht? Wollen wir es nicht übertreiben. Hast du mal 3 Monate lang einen wöchentlichen Unterricht nonstop besucht? Du sagst, du liebst den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was du liebst den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wenn du den Propheten lieben würdest, alaihi salatu wassalam, wenn du denken würdest, das ist dein Vorbild, dann machst du das, was die Sahaba gemacht haben. Muss ja nicht tagtäglich da sein. Aber zumindest mal einen Unterricht pro Woche, das ist die Mindestdosis. Ansonsten bist du weg vom Fenster. Und das ist, wie gesagt, diese Tücke des Teufels, der natürlich sagt, naja, guck mal, du kannst Videos sehen. Der will ja nicht, dass du lernst. Ja, der will ja nicht, dass du lernst. Sondern der will dich wegbringen von der Erziehung. Denn es geht nicht nur darum, ich weiß, okay, der Glaube an die Propheten besteht aus 4 Sachen. 1, 2, 3, 4. Es geht darum, dass der Lehrer dich kennenlernt und dass er dich dann leitet, hör mal zu, das musst du so machen, das machst du nicht so, das wird jetzt gemacht, das wird nachher gemacht und so weiter. Es geht ja nicht nur um das Eintrichtern von Infos, das ist ja leicht. Du kannst ja dieses Buch auswendig lernen. Aber darum geht's nicht. Damit wirst du nicht ein anständiger Muslim. Sondern ein anständiger Muslim wirst du nur, wenn jemand von außen deine Macken und Fehler sieht und dann dir sagt, geht nicht. Darfst du nicht so machen. Mach das hier. Und deswegen ist die Voraussetzung dafür, dass du dich kritisieren lässt. Und das ist natürlich eines der schwierigsten Angelegenheiten für die Nefs. Wer bist du denn, dass du mir sagst, ob ich etwas zu tun habe oder nicht? Möge Allah uns davor bewahren. Gut. Die Rechte sind also, wie gesagt, dass wir ihn lieben, dass wir an ihn glauben, dass wir ihm folgen, dass wir ihn respektieren, sallallahu alaihi wasallam, dass wir natürlich den Segensgruß aussprechen, das heißt, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, und das ist natürlich Mangelware bei vielen. Wenn du ihn fragst, wie oft sagst du, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad am Tag? 5, 10, 20. Derjenige, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt, sagt das natürlich viel mehr. Und die, dazu gehört auch die Vermeidung jeglicher Übertreibung. Denn es gibt, genauso wie es Menschen gibt, die den Prophet sallallahu alaihi wasallam hassen, möge Allah uns davor bewahren, gibt es Menschen, das sind natürlich keine Muslime, aber gibt es Menschen, die übertreiben. Wie übertreiben sie? Sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht mehr als Mensch angesehen, sondern als Gott. Und das ist natürlich fatal. Sie werden natürlich, keiner wird dir sagen, ja, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein Gott. Keiner wird das sagen, genauso wenig wie die Schiiten sagen, Imam Ali, gut, die sind so weit gekommen und haben tatsächlich gesagt, er ist ein Gott. Oder kein Ahmadi sagt, es ist ein Prophet. Wie gesagt, die Bezeichnungen, Iblis ist ja nicht dumm, ja, dass er dir sofort sagt, hör mal zu, der Prophet ist ein Gott, sallallahu alaihi wasallam. Nee, nee, sondern er kommt dir von anderen Wegen und will dir weismachen, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Er ist der beste Mensch. Wenn nicht er, wären wir auf dem falschen Weg. Ja, Sekunde mal, wenn nicht Allah Azza wa Jal wäre, der eben den Propheten sallallahu alaihi wasallam entsandt hat, wären wir auf dem falschen Weg. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam insbesondere am Ende seines Lebens davor gewarnt, zu übertreiben. Er hat gesagt, übertreibt nicht, so wie die Christen übertrieben haben beim Lob von Isa a.s., weil die Christen sagen, ja, Jesus a.s. ist ein Gott. Ja, der ist ja Mensch gewordener Gott. Und das sollen wir vermeiden. Und wir sollen sein Grab nicht als Gebetsstätte nehmen. Und wir sollen ihm nicht göttliche Eigenschaften geben. Und das gibt es Leute. Es gibt Leute zum Beispiel, die sagen, das ist ja dann eine Bewegung geworden, ja, Sufismus hat sich so entwickelt, ja, obwohl die Enthaltsamkeit, die Gottesfurcht zu Beginn in der Zeit der Gefährten und der Tabi'in natürlich nach der Sunna war, aber wie gesagt, Iblis will ja mehr und mehr Leute in die Hölle bringen, also hat er sie, einige Menschen, dahin getrieben, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam so verherrlicht haben, wie es nur Allah gebührt. Dass sie sagen, er heilt. Dass sie sagen, er kann die Angelegenheiten lenken, selbst nach seinem Tod. Und sie rufen ihn an. Und sie sagen, ja, Muhammad. Obwohl wir nur Allah Azza wa Jal anrufen sollen. Und der Beleg dafür, das haben wir ja, glaube ich, schon mal erwähnt, ist, dass zu Zeiten von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, als er Kalif war, er sagte zu Al-Abbas, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu ihm, wir haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gebeten, dass er um Regen bittet. Und nun bitten wir dich, dass du um Regen bittest. Istisqa. Also stand er auf und hat um Regen gebeten, da hat es geregnet. Hier, das ist der Beleg. Wenn wir, wer ist denn besser? Al-Abbas oder Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Also bitte, ja. Al-Nabi alaihi salatu wasallam. Wenn es erlaubt wäre, selbst nach dem Tod des Propheten alaihi salatu wasallam, ihn immer noch anzurufen und zu bitten, hätte Umar ibn al-Khattab radiallahu an, dann nicht lieber den Propheten sallallahu alaihi wasallam angerufen und gebeten? Natürlich, wenn es erlaubt wäre. Aber da es klar ist, dass dies nicht erlaubt ist, hat er es klar und deutlich ausgedrückt. Wir haben das getan, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Und nun machen wir das anders. Wir bitten dich, Al-Abbas, dass du Dua machst, dass du Bittgebete aussprichst, damit wir Regen bekommen. Und zu den Rechten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört auch, die Gefährten und seine Familie zu lieben. Beides. Die Gefährten und die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben. Die Gefährten zu hassen, gehört nicht zum Islam. Die Familie des Propheten zu hassen, sallallahu alaihi wasallam, gehört nicht zum Islam, sondern Ahlul Bayt, also die Familie des Propheten alaihi salatu wasallam und die Sahaba, lieben wir. Warum? Weil sie diejenigen sind, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt haben und ihn begleitet haben und von ihm gelernt haben und seine Aussagen und die Religion nach ihm verbreitet haben. Und deswegen ist es fatal, wenn man die Sahaba beleidigt oder die Sahaba schlecht redet, wie es leider einige machen. Und deswegen muss man sich davor hüten. Das ist der Glaube an die Propheten. Und danach geht es weiter mit dem Glauben an den letzten Tag. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.